Dames en heren, zullen we aanvangen? Barakallahu fikum. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم اما بعد يا مرحبا اذا بارك الله فيكم mit Thema Aqida und wir haben angefangen mit einem Buch, das ist في الاعتقاد الاقتصاد في الاعتقاد und wir haben alhamdulillah etwas davon genommen, das ist von الحافظ تقي الدين أبي محمد عبد الغني بن عبد الواحد بن سرور المقدسي er starb im Jahre 600 von unserem Propheten Muhammad صلى الله عليه وسلم. Zuletzt haben wir über Al-Qudra und zuletzt haben wir über Al-Qudra gesprochen. Diesmal machen wir weiter, bi-Iznihi Ta'ala. قال المؤلف, er sagte, وصح عن رسوله بنقل العدل عن العدل مثل المحبة والمشيئة والإرادة والضحك والفرح والعجب والبغض والسخط والكره والرضا وسائر ما صح عن الله ورسوله وإن نبت عنها أسماع بعض الجاهلين واستوحشت منها نفوس المعطلين. Haben wir zuletzt erklärt, denke ich, dass Allah subhanahu wa ta'ala verschiedene Eigenschaften hat oder Attribute, wie zum Beispiel Liebe, Wille, Lachen, Freuen, Zufriedenheit. Und diese Eigenschaften oder Attribute von Allah subhanahu wa ta'ala sind bestätigt im Koran und Sunnah. Bevor wir weitermachen, eins ist wichtig, dass man Barakallahu fikum es bemerkt. Wir gehen davon aus, Allah subhanahu wa ta'ala ist der Schöpfer. Niemand ist wie Allah subhanahu wa ta'ala. Und wir sind Menschen, wir sind Geschöpfe. Mach niemals diesen Vergleich, dass du zwischen Allah und seinen Geschöpfen vergleichst. Wenn du das nur hast, dann hast du kein Problem in deinem Glauben. Dann, wenn du das verstanden hast, dann kommen Wörter, die gleich. Dieses Wort kommt als Attribut für Allah subhanahu wa ta'ala und als Eigenschaft für den Menschen. Das Wort ist das gleiche, aber der Sinn und die Eigenschaft bezüglich des Halters sind das total anders. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala ist lebendig und du bist auch lebendig. Allah subhanahu wa ta'ala hat Wissen und du hast auch Wissen. Heißt es hier, Wissen und Wissen, lebendig und lebendig, das gleiche? Wir haben doch gesagt, Allah ist Allah und der Mensch ist der Mensch. Das Geschöpf ist das Geschöpf. Ja, wir brauchen nicht zu vergleichen. Wir sagen ja, das Wort ist das gleiche, aber der Sinn und die Eigenschaft sind total was anderes. Wenn du das verstanden hast, dann brauchst du dir keine Sorgen mehr zu machen. Weil manche Leute behaupten, wenn du sagst, Allah hat Hand, sagen ja, du vergleichst Allah mit Geschöpfen. Warum? Wir vergleichen ihn. Ich sage, das Wort Hand ist das gleiche, aber die Eigenschaft und der Sinn ist total was anderes. Weil Hand Allah nicht Hand ein. Wir in unseren, als Menschen, als Geschöpfe, haben wir dies erkannt. Du sagst, die Hand von, zum Beispiel von der Tür und die Hand von Maus und die Hand von Giraffe und die Hand von einem Menschen und die Hand von einem Baby. Sind das alle gleich? Du sagst, nein, es gibt Unterschied. Ja, dann. Das Wort aber ist da gleich. Und deshalb, wenn man davon spricht, von Liebe, Allah liebt die Gläubigen. Und der hat das gesagt. Al-Mashi'a, das ist der Wille. Und der Wille Allah subhanahu wa ta'ala, wir haben zwei Arten von Willen von Allah subhanahu wa ta'ala. Eine Wille, das ist sozusagen kosmische Wille, die unbedingt stattfindet und dies nennt man Al-Mashi'a. Und ein Wille, die ist religiöse Wille von Allah subhanahu wa ta'ala. Und das ist mit den Sachen oder mit den Handlungen, die Allah subhanahu wa ta'ala liebt und mag, verbunden. Aber diese Wille, die religiöse, kann passieren und kann nicht. Allah subhanahu wa ta'ala will von den Menschen, dass sie ihn anbeten. Es gibt Leute, die Allah anbeten, andere, die beten Allah nicht an. Deshalb, die kosmische Wille, oder die, da könnte man auch sagen, die Wille, die unbedingt treffen wird, das ist ein Mashiach. Da sagt man kosmisch oder beschlossen. Die beschlossene Wille. Und die Wille, die mit der Liebe verbunden ist, was Allah liebt zu machen. Bitte, das ist sehr wichtig hier. Viele Leute machen hier den Fehler. Sie können nicht vergleichen. Es wichtig, Liebe und Wille. Liebe ist anders als Wille. Allah subhanahu wa ta'ala liebt etwas und er will das. Aber wenn das religiös ist, Allah subhanahu wa ta'ala, passiert das nicht unbedingt. Aber wenn das kosmisch ist oder wenn das sozusagen beschlossen ist, dann passiert das unbedingt. Dann kommen wir jetzt zu Al-Dahik, Allah subhanahu wa ta'ala lacht. Wenn du sagst, Allah lacht, diese Leute sagen, ja wie? Du darfst das nicht nach wie fragen. Weil Allah subhanahu wa ta'ala uns nicht erzählt, wie. Hätte Allah subhanahu wa ta'ala uns erzählt, hätten wir erklärt. Aber wenn Allah das subhanahu wa ta'ala nicht erzählt hat, dann brauchen wir auch nicht drüber zu sprechen. Weil Allah subhanahu wa ta'ala uns nicht sozusagen angesprochen hat, dass wir über solche Themen sprechen. Allah freut sich. Es gibt Beweise dafür. Wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, Allah lacht, wenn er zwei Leute sieht, der erste hat den anderen getötet. Und die treffen sich im Paradies. Er sagt ihm, du hast mich getötet, du kommst ins Paradies. Er sagt ihm, ich war kein Muslim, ich habe dich getötet. Dann habe ich den Islam angenommen. Und ich habe Reue gezeigt. Und ich wurde für Allah subhanahu wa ta'ala getötet. Deshalb, sozusagen, bin ich auch ins Paradies gekommen. Dann Allah subhanahu wa ta'ala lacht. Das heißt, sagt man, lachen, ja, lachen, aber menschlich. Das stimmt nicht, lachen ist nicht menschlich. Deshalb, nur Wenn man das verstanden hat, was ich am Anfang an erklärt habe, Allah hat seine Eigenschaften und Attribute und er ist Allah und der Mensch und die Geschöpfe sind Mensch und Geschöpfe, sie haben ihre Attribute, wenn das Wort ist und die Allah ist anders als Gott. Wenn das Wort ist, gibt es kein Problem. Aber diese Leute, weil sie das nicht verstanden haben, die Leute, die die Namen und Attribute Allah subhanahu wa ta'ala verleugnet haben oder metaphorisch das angenommen haben, die haben das nicht verstanden. Diese Leute selber haben Allah verglichen mit seinen Geschöpfen. So, sie machen den Fehler und damit sie sagen, nein, ihr macht den Fehler, deshalb, die schieben die Last auf die anderen. Und das ist eine schreckliche Eigenschaft. Allah wundert sich. Aber wundern, was bedeutet Allah wundert sich? Wundern bedeutet hier nicht, dass man nicht weiß. Zum Beispiel, wenn ich etwas nicht weiß, dann wundere ich mich. Aber das ist für mich als Mensch. Aber für Allah subhanahu wa ta'ala ist was anderes. Weil jemand etwas tut, was normalerweise nicht so ist. Deshalb wundert sich Allah subhanahu wa ta'ala. Sagt man, ja, aber Allah weiß alles. Ja, aber Allah subhanahu wa ta'ala hat uns davon erzählt. Nicht, weil Allah subhanahu wa ta'ala unvollkommen ist. Nein, Allah ist vollkommen. Keiner ist vollkommen, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Aber das sind Attribute und Eigenschaften von Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ist zufrieden mit den Menschen und Allah ist unzufrieden. Unzufriedenheit ist eine Eigenschaft, As-Sakhab. Unzufriedenheit, das wird Ar-Ridha. Das sind auch Eigenschaften von Allah subhanahu wa ta'ala, Attribute von Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, diese Sachen, hätten wir bezüglich dieser Eigenschaften keine Beweise, hätten wir gesagt, es gibt sowas nicht. Aber es gibt klare Beweise. Wir können nicht Koran und Sunna hinter den Rücken tun oder wir sagen, ja, okay, nach meinem Verstand, das geht nicht. Ich denke, nein, das geht nicht. Dann kommt ein anderer und sagt, doch, das geht. Der dritte sagt, halb. Der vierte sagt, drei Viertel. Der vierte sagt, zwei Drittel. Der fünfte, und jeder macht, wie er will. Und deshalb sieht man diese Leute, die diesen Weg genommen haben, dass sie die Namen und Attribute Allahs verleugnet haben oder nicht verstanden haben, die sind tausende von Meinungen. Das heißt, jeder hat Meinung. Zu einer Sache haben sie 20 Meinungen. Und wenn man ihnen sagt, erklärt uns, wenn du mit solchen Leuten reden willst, dann sagst du ihm am Anfang an, erkläre mir dein Glaube diesbezüglich. Wie glaubst du? Wenn man uns sagt, wie glaubt ihr? Einfach! Wir sind drei Punkte, drei Wörter. Wir bestätigen Allah subhanahu wa ta'ala, was er sich bestätigt hat und was der Prophet sallallahu alaihi wa sallam ihm bestätigt hat. Mit Lobpreisen und mit, dass wir wissen, Allah subhanahu wa ta'ala ist, niemand ist wie Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn man uns nach wie fragt, wir sagen, wir wissen nicht, Allah hat uns nicht erzählt. Und wenn ein Attribut oder Name in ein Ayah vorkommt, dann erklären wir auch die Bedeutung von Ayah. Fertig, Punkt. Das wissen wir. Und das können wir in allen Namen und Attributen haben. Okay, dann fragt diese Leute. Was sind die Grundlage deines Glaubens? Schaut mir, was sie sagen. Ja, die bestätigen 7 oder 13 Eigenschaften und alles andere wird interpretiert und metaphorisch erklärt. Okay, und was ist Maßstab? Wo ist die Regel? Wir sagen, wenn du verstandmäßig etwas metaphorisch erklären kannst, dann kannst du das auch religiös machen. Das bedeutet, wenn du das nur hörst, überlege dir alles. Wenn verstandmäßig etwas metaphorisch erklärt wird, dann kannst du das auch religiös machen. Das heißt, Verstand ist über Religion, nicht Religion über Verstand. Ist das so im Islam? Das heißt, diese Basis sowieso ist falsch. Woher haben diese Leute diese Basis? Die haben das von Philosophen übernommen. Da, und weil die sich nicht erklären konnten, wie die Sache ist, sie haben sowas in der Religion. Drei Gruppen waren das. Einige, die haben alles verleugnet, die haben gesagt, Allah hat weder Namen noch Attribute. Andere, die haben gesagt, metaphorisch nehmen wir. Und andere, die haben gesagt, wir sagen gar nicht dazu. Tafwid heißt das. Das hat keinen Sinn. Und man fragt überhaupt nicht. Fertig. Das sind die drei Gruppen. Und aus diesen drei Gruppen, dann kamen viele. Und dann kamen die anderen, die Allah verglichen haben mit seinen Geschöpfen. Übrigens, diese Leute heute, zum Beispiel wie diese, natürlich in Berlin gibt es einige Kreaturen davon. Die heißen Ahbash. Ja? Dieser Airline, der Sheikh fliegt. Ja? Ja, umweltfreundlich ist er, weil er fliegt ohne Kerosin. Allahu alam, was er dabei gehabt hat. Ja. Und übrigens, ich meine, da hat man sehr gute Handel gemacht mit Taschentüchern. Weil die an seinem Grab jetzt in Libanon, wir haben dort viele Taschentücher. Jeder kommt, der gibt ihm Taschentuch. Und dann geht er, der macht so auf Grab und dann bekommt er, und so tragen die das so ruhig und langsam. Warum? Was ist dieses Taschentuch? Das ist gesegnet. Subhanallah. Abu Bakr und Umar und Uthman haben das nicht, und Ali haben das nicht mit dem Grab vom Propheten Muhammad s.a.w. gemacht, aber die Ahbash in Libanon, die nicht mehr als 20.000 Leute auf der ganzen Welt sind, die machen das. Ja, wird Allah bewahren. Diese Leute werden mit ihnen diskutiert. Ich meine, was kannst du anfangen? Du sagst ihnen, sagt ja, ihr, sofort ihr. Sagst du ihm, wir haben nicht verglichen, du vergleichst in deinem Kopf. Sag, wenn du sagst, Allah lacht, dann machst du Allah wie die Menschen. Das habe ich nicht gemacht. Subhanallah, diese Methode ist so schrecklich, dass jemand dir einen Vorwurf macht und der macht Feststellung. Du sagst ihm, das stimmt nicht. Nein, ich sage das nicht. Doch. Und wir haben ein paar Kinder heute in Deutschland auch, neulich. Sie nennen sich Al-Sunna. La hawla la quwwata. Es gibt ein Gedicht, das von Ida Ayyara Ta'iya bil-Bukhri Nadir, wa Ayyara Hassan bil-Fahahati Bakhiru. Also, wenn der Geistigste, der Geiz hat, wenn der Geistigste den Großzügigsten sozusagen kritisiert, der sagt, der ist geizig. Der Geizigste sagt zu dem großzügigsten Mann, du bist geizig. Dann was bleibt? Denk mal, ja, ein Verrückter, der hat keinen Verstand, der kommt zu einer Person, der so denkt und so weiter, der sagt ihm, du bist verrückt. Der Verrückte sagt ihm, du bist verrückt. Und das haben wir hier in Deutschland, aber normal, weil Allah subhanahu wa ta'ala. Der kleine Spatz macht sich in unserem Land zu Adler. Weil die Adler wenig sind, dann haben wir nur Tamagotchis, Megalon bewahrt. Dann schon. Auf jeden Fall machen wir weiter. ومما نطق به القرآن وصح به النقل من الصفات النفس. قال الله عز وجل إخبار عن نبيه عيسى عليه السلام أنه قال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. وقال عز وجل كتب على نفسه الرحمة. وقال عز وجل لموسى عليه السلام واصطنعتك لنفسي. وقال تعالى ويحذركم الله نفسه. بارك الله فيكم. Auch was im Koran vorkommt und was durch die authentischen Überlieferungen bewiesen ist bezüglich Attribute, ist ein Attribut ein Nefs. Ein Nefs, das ist, wenn wir auf Deutsch übersetzen werden, ein Nefs, man sagt die Seele, aber eigentlich die Seele ist hier nicht exakt. Man sagt die Psyche. Auch das ist hier nicht exakt. Man könnte hier lieber sagen Wesen. Obwohl Wesen ist erst da, aber das stimmt, das ist Wesen. Das Wesen. Das werde ich am nächsten zum arabischen Wort nehmen. Ja. Schiff, man sagt sein Selbst oder er selbst. Er selbst könnten wir eher Zeit sagen. Könnte man auch er selbst sagen, aber Wesen, er selbst. Seele, Seele ist es. Seele spitzt sich oft nur auf ich, geistig. Ja. Okay, das Ich auch könnte man nehmen. Das ist das Gleiche wie Wesen. Eigentlich, das ist das Gleiche. Barakallahu fikum. Eigentlich kann man nicht als Attribut hier sagen. Der Autor sagt hier als Attribut. Aber an Nafs, das ist Allah subhanahu wa ta'ala, das ist sein Wesen, das ist sein Ich. Deshalb barakallahu fikum sollte eigentlich man nicht sagen. Aber manche Gelehrten, wie Ad-Darimi und einige, die haben gesagt, das ist ein Attribut. Aber eigentlich, Wesen Allah subhanahu wa ta'ala ist sein Wesen. Da sollte man nicht als Attribut nehmen, weil Wesen ist Wesen, das kann man nicht als Attribut auch noch dazu nehmen. Aber vielleicht, manche Gerechten haben die Sache so erklären wollten, dass sie sagen, Al-Dat und Nafs, weil Allah subhanahu wa ta'ala sagt, weil Allah Dat hat, Wesen hat sozusagen, oder sein Ich hat, und sein Nefs, dann wollten sie nicht sagen, dass sie zwei Wörter, Synonyme für Wesen Allahs sind. Deshalb haben sie so als Sifa genommen, als Attribut. Aber eigentlich, das ist das Gleiche, Allah Ta'ala. Wa rawa Abu Huraira an Nabi sallallahu alayhi wa sallam qal yaqulu Allah azza wa jal ana inda dhanni habibi wa ana ma'ahu hina yafkurun. فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه وإن اقترض إلي شبرا اقتربت إليه ذراعا وإن اقترض إلي ذراعا اقتربت إليه باعا وإن أتاني يمشي أتيته حرورا. Jetzt kommen wir zu neuen, auch sozusagen Attributen von Allah subhanahu wa ta'ala bezüglich Al-Hadith. Und zwar Abu Huraira radhiyallahu anhu hat überliefert, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte, Allah sagt, wenn wir sagen, der Prophet sagt, Allah sagt, das Hadith Qudsi, ja? Ist klar. Ich bin bei der Vermutung von meinem Diener so von mir, wie der Diener vermutet. Und ich bin mit ihm, wenn er mich erwähnt. Wenn er mich selbst oder in sich selbst erwähnt, dann erwähne ich ihn in mein Wesen. Und wenn er mich erwähnt in oder unter einer Gruppe von Leuten, heißt das, oder unter sozusagen vor anderen, dann erwähne ich ihn auch in einer einen besseren sozusagen Gruppe, das wird vor den Engel. Und wenn er zu mir näher kommt, Handbreite, dann komme ich ihm Elle. Und wenn er zu mir näher kommt, Elle, dann komme ich zu ihm wie Meter oder mehr. Man sagt auch wie ein Kilometer, das wird eine Maßeinheit. Und wenn er zu mir geht, kommt, dann komme ich zu ihm Harwala. Harwala, das bedeutet schneller. Schnelles Laufen. Schnelles Laufen. Ne? Eilen. Oder eilen. Ja, aber eilendes Laufen. Ja, hier, bei diesen Leuten, die fassen den Kopf. Sagen, oh, schau mal, was ihr sagt. Das habe ich nie gesagt. So sagt der Prophet. Was bedeutet das? Einfach. Ganz einfach. Nochmal unsere Regel. Das Wort ist das gleiche, aber der Sinn und die Eigenschaft ist total anders. Dies gehört Allah und das gehört nicht uns. Deshalb wir brauchen nicht zu vergleichen. Fertig, Punkt. Aber was bedeutet, dass Allah mit uns ist? Mit uns ist Allah subhanahu wa ta'ala. Das bedeutet, Allah subhanahu wa ta'ala weiß alles von uns. Und das ist eine Eigenschaft Allah subhanahu wa ta'ala, ein Attribut. Erst mit den Leuten. Wie? Eine, du fragst mich wie, weil wir das nicht verstanden haben. Allah hat uns das nicht erklärt, weil er weiß, dass wir als Menschen das nicht begreifen können. Als Barmherzigkeit Hat Allah subhanahu wa ta'ala uns das nicht erklärt? Heute können wir nicht verstehen, wie Weltall aufgebaut ist und erschaffen ist. Dann können wir sowas verstehen? Das ist Barmherzigkeit von Allah subhanahu wa ta'ala, dass er uns das verboten hat. Das ist die Frage nach dem Wie. Es gibt zwei Arten von Ma'iyya, von Mitsein. Es gibt eine, die für die Gläubigen ist, und es gibt eine, die von allen ist. Es gibt eine spezifische, spezielle, und es gibt eine allgemeine. Allgemeine ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala mit uns ist, er weiß, was wir tun, er sieht uns und so weiter. Die andere ist diese mit dem Gläubigen, dass Allah subhanahu wa ta'ala sie unterstützt und hilft, subhanahu wa ta'ala. Dann, wenn der Diener Allah in sich erwähnt, dann erwähnt Allah subhanahu wa ta'ala der Diener auch in seinem Wesen. Und das ist auch der Beweis auch bezüglich Nafsi. Wenn der Diener Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt jetzt in einer Gruppe, dann erwähnt Allah subhanahu wa ta'ala den Diener zwischen den Engeln, indem Allah subhanahu wa ta'ala sagt zu den Engeln, schaut mal, mein Diener, der erwähnt mich vor den Leuten und der lobpreist mich. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, ich verzeihe ihm und ich vergebe ihm. Und dann kommt jetzt das Problematische. Wenn er näher zu mir Handbreite kommt, dann komme ich zu ihm, eine Elle. Kommen. Was bedeutet das? Pass auf. Erstmal, es gibt hier Kommen von Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist ein Attribut von Allah subhanahu wa ta'ala. Wie, da haben wir gesagt, das wissen wir nicht, Allahu a'lam. Heißt das, wie wir kommen? Nein, weil du nicht vergleichen darfst. Es wissen Attribut Allahs und Attribut eines Menschen. Aber das Wort ist das Gleiche. Das wissen wir. Deshalb haben wir gesagt, Allah hat seine Eigenschaften und Attribute, du hast seine Eigenschaften und Attribute. Was bedeutet aber, dass Allah subhanahu wa ta'ala kommt? Und dass Allah subhanahu wa ta'ala mehr kommt? Das heißt, das ist barakallahu fikum, eine Eigenschaft, wie Allah subhanahu wa ta'ala sagt, das wird Allah subhanahu wa ta'ala ist nach. Und das ist auch ein Attribut. Wie genau Allah subhanahu wa ta'ala, das wissen wir nicht. Und dann kommt hier, dass Allah subhanahu wa ta'ala kommt und in einer eilenden Art, ja, das ist speziell für Allah subhanahu wa ta'ala, wir brauchen uns hier überhaupt kein Zweifel zu bauen, oder wir brauchen auch nicht zu bezweifeln oder zu sagen, wie und warum und wieso. Warum nicht? Ja, aber was bedeutet jetzt, schaut mal, was bedeutet diese Überlieferung? Aha. Das ist jetzt, dann kommen wir zur Bedeutung der Überlieferung. Die Bedeutung ist, dass man Allah subhanahu, dass man immer gut von Allah subhanahu wa ta'ala denkt, dass man Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt, entweder vor den Leuten oder in sich selber, indem man für sich selber Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt. Und wenn man sozusagen näher zu Allah kommt, indem man gute Taten begeht und indem man Reue zeigt, dann Allah subhanahu wa ta'ala kommt auch diesem Diener entgegen. Also du willst Reue zeigen, Allah subhanahu wa ta'ala hilft dir, dass du Reue zeigst. Du willst Allah erwähnen, Allah subhanahu wa ta'ala hilft dir, dass du ihn erwähnst. Du willst sozusagen Gutes tun, Allah subhanahu wa ta'ala erleichtert das für dich, dass du Gutes tust. Das ist die Bedeutung. Und dass Allah uns nahe ist, das bedeutet, du musst aufpassen, du musst Allah fürchten, weil er mit uns ist, er sieht uns, er weiß, was wir tun und er ist so nah zu uns. Das heißt, denke nicht, dass Allah weit von dir ist, sondern wenn du Bittgebet machst, auch, dann brauchst du nicht laut zu schreien, ja, Rabbi, und sagen, das brauchst du nicht. Sondern, barakallahu fik, leise und Allah subhanahu wa ta'ala hört, weil er am nächsten zu uns subhanahu wa ta'ala. Abu Huraira رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الخلق كتب في كتاب فكتبه على نفسه فهو موضوع عنده على العرش إن رحمتي تغلب غضبي. أبو هريرة إبليس تلسق من محمد صلى الله عليه وسلم ذات الله سبحانه وتعالى als Allah subhanahu wa ta'ala die Schöpfung erschaffen hat, hat Allah subhanahu wa ta'ala ein Buch geschrieben, in dem er sich verpflichtet hat. Und das ist bei ihm über dem Thron. Meine Barmherzigkeit kommt meinem Zorn vor. Das wird die Barmherzigkeit. Es kommt immer dem Zorn vor. Allah subhanahu wa ta'ala ist barmherzig. Hier, barakallahu fikum, es gibt auch nochmal, dass Allah subhanahu wa ta'ala ein Buch geschrieben hat. Das wird ein Buch hier im Arabischen, wenn man sagt, ein Buch geschrieben. Das heißt nicht unbedingt jetzt viele Seiten und so, das kann nur eine Seite sein. Aber das weiß nur Allah subhanahu wa ta'ala. Aber der Sinn hier ist, Allah subhanahu wa ta'ala hat zwei Eigenschaften durch dieses Hadith. Barmherzigkeit und Zorn. Sagt man, Allah wird zornig? Ja. Ist sein Zorn wie unser Zorn? Nein. Die Regel nicht vergessen. Allah ist Allah, der Mensch ist der Mensch. Wir vergleichen nichts zwischen Allah und dem Mensch. Inna rahmati sabaqat. Was bedeutet das Hadith? Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala bestraft nicht als erst, sondern Allah subhanahu wa ta'ala gibt Möglichkeit. Und Allah subhanahu wa ta'ala schenkt Barmherzigkeit, dass die Person vielleicht sich ändert. Aber wenn das nicht der Fall ist, dann kommt die Strafe von Allah subhanahu wa ta'ala, wenn Allah subhanahu wa ta'ala zornig ist. Subhanahu wa ta'ala. Ich denke, wir stoppen hier, damit wir nicht viel barakallahu fikum Informationen flut haben, dann sagt man, ja, ich habe gar nicht verstanden. Weil kassaratul kalami tunsi ba'duhu ba'da. Das nächste Mal, inshallah, sprechen wir über darüber, dass die Gläubigen Allah subhanahu wa ta'ala sehen werden. Am letzten Tag. Die Gläubigen werden Allah subhanahu wa ta'ala sehen. Und das ist nur eine Eigenschaft für die Gläubigen am letzten Tag. Will Allah subhanahu wa ta'ala von mir kommen. Das jetzt war das nochmal. Es gibt viele Attribute für Allah subhanahu wa ta'ala und es gibt unendlich Attribute und unendlich Namen für Allah subhanahu wa ta'ala. Nur Allah subhanahu wa ta'ala kennt das. Vor uns können wir das nicht aufzählen. Und der Beweis dafür ist klar. Weil keiner Allah subhanahu wa ta'ala so beschreiben kann, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Der kann sich selber beschreiben. Und wenn Allah subhanahu wa ta'ala sich selber beschrieben hat, durch diese Namen und Attribute, dann nehmen wir das, was Allah subhanahu wa ta'ala sich beschrieben hat und was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ihm beschrieben hat. Und wir brauchen weder metaphorische Sinne noch zu verleugnen oder zu vergleichen oder zu vermenschlichen oder zu verkörpern. Und weil wir wissen, Allah subhanahu wa ta'ala ist vollkommen und Allah subhanahu wa ta'ala hat die schönsten Namen und die vollkommenen Attribute subhanahu wa ta'ala. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanallahi wa bihamdihi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. ثم قال هذا السؤال لا يسأل. هل هي بذاتي او بعلمي ما تسأل لان صار هذا بالكيفيه. الله معنا سبحانه وتعالى بذاته وبعلمه وبسمعه وبصره ولكن معيته للمؤمن. قال بعض اهل العلم انه هي للسمع والبصر ومعيته لغيره. هذا اصلا دخلنا في قضيه كيف لما نقول ذاتي او بعلمه. هذا ما نقول فيه ما نقول فيه. لو بدأ اشتلت عن فاعل من ذلك ist die, ist das Allah subhanahu wa ta'ala mit den Gläubigen, dies, dass Allah subhanahu wa ta'ala mit den Gläubigen ist, ist diese Eigenschaft mit seinem Wesen oder mit seinem Wissen? Barakallahu fikum. Das sollte man nicht diskutieren. Das sollte man nicht diskutieren, barakallahu fikum. Weil wenn wir sowas diskutieren, dann sprechen wir eher im Bereich wie. Wie ist mit sein? Wesen oder Wissen? Wie ist es geworden? So lassen wir, Allah subhanahu wa ta'ala ist mit den Gläubigen, indem er sie unterstützt und sowas, und er ist mit allen, indem er sie sieht und hört und weiß, was sie tun. Wallahu ta'ala a'la wa'ala. Und man sagt, Allah ist manche Leute sagen, wie kann man diese Leute antworten? Einfach. Allah subhanahu wa ta'ala, der sagt, wenn du sagst, Allah subhanahu wa ta'ala ist über seinen Thron empor erhoben, manche sagen, du gibst Allah subhanahu wa ta'ala Zeit, oder du schreibst Allah subhanahu wa ta'ala Ort und Zeit, ha? So. Das stimmt nicht, aber. Wo ist Ort und Zeit? Ich sage, die Ort oben dem Arsch. Über das Ort? Okay. Die Frage ist an diese Leute. Existiert Allah? Ja. Sicher. Allah existiert. Ich denke, diese Leute glauben nicht an die Existenz Allahs. Aber trotzdem, der sagt ja, okay. Existiert Allah in der Schöpfung oder außerhalb? Das wird in der Schöpfung. In der Schöpfung. Das bedeutet, Sie haben jetzt Allah Platz zugeschrieben, nicht ich. Das hat man die Schuld auf meine Person geschoben und er selber hat das gemacht. Im Arabischen sagt man, einer tötet den anderen und er treibt ihn. Er sagt, ja, der war ein guter Mann. Der hat ihn getötet. Die sagen nicht die Wahrheit. Die sagen, stellen so eine Frage nicht. Doch, wir stellen diese Frage, weil diese Frage sehr wichtig ist. Wir sagen dann, wenn sie nicht antworten wollen, dann fragen wir, was ist das größte Geschöpf, das Geschöpf? Was ist das größte Geschöpf, was Allah subhanahu wa ta'ala erschaffen hat? Al-Arsch. Okay. Dann haben wir, ist entweder Allah subhanahu wa ta'ala in Al-Arsch oder Allah subhanahu wa ta'ala ist außerhalb von Al-Arsch. Sagen, du darfst das nicht. Doch, du musst. Entweder Allah subhanahu wa ta'ala ist in deinem Geschöpf oder außerhalb. Da sagen sie, natürlich außerhalb. Allah subhanahu wa ta'ala ist nicht mit den Geschöpfen verbunden. Sehr schön. Dann bleibt, ist Allah oben oder unten? Es gibt nicht. Ja, was sagen sie? Die müssen hier zugeben, Allah subhanahu wa ta'ala ist oben. Weil unten eine Eigenschaft der Unvollkommenheit ist. Aber oben ist die eine Eigenschaft der Vollkommenheit. Deshalb muss man hier, schau mal, das ist logisch, verstandmäßig und religiös bewiesen, was wir hier sagen. 3000 Beweise von Koran und Sunna, dass Allah subhanahu wa ta'ala über uns ist und dass Allah subhanahu wa ta'ala über seinen Thron ist. Die Sache ist so klar. Und die großen Gelehrten, der Ahle Sunna und Jama'a, Al-Shafi'i, Malik, Ahmed, Abu Hanifa, alle die anderen auch sagen, Allah subhanahu wa ta'ala ist über dem Himmel, über seinen Thron. Aber wir haben diese Sache. Übrigens, noch dazu, Abu al-Hasan al-Ash'ari selber sagt Allah subhanahu wa ta'ala über seinen Thron. Er sagt das in seinem Buch Maqalat al-Islamiyin und er sagt das in Al-Ibana. Aber die sagen, nein, die Bücher sind nicht von ihm. Okay, die Bücher sind nicht von ihm. Was ist mit Koran? يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ. Sie fürchten Allah subhanahu wa ta'ala über ihnen. Allah ist über ihnen. So steht im Koran. Aber das wollen sie nicht annehmen. Was nehmen sie an am Ende? Ein Gedicht von einem Alkoholiker. Ja. Von einem Alkoholiker ein Gedicht. Und noch, der war Christ, der war kein Muslim. Ja. Und wenn wir sagen, Allah ist über den Himmel, sagen wir, ihr habt Aqidah von Juden. Wallah, wenn Aqidah von Juden, dass Allah über den Himmel ist, dann sind die besser als diese Leute. Weil diese Leute das nicht verstanden haben, die Juden haben das. Alhamdulillah, wir sind gerecht in diesem Sammler. Man braucht nicht viel mit diesen Leuten diskutieren. Die sind beklopft. Ich meine, Wallah, viele von ihnen sind beklopft. Egal, was du sagst, ich meine mit dieser Habashi, mit diesen Ahbash. Wenn du mit diesen Ahbash redest, du sagst ihm, die Sache ist so, nein, Allah ist ohne Platz. Die haben auch ein Lied gemacht. Ein Lied. Und Allah ist ohne Platz. Und ich meine, wie kann so ein Habashi entdecken? Erstmal, ein Habashi unterscheidet nicht zwischen Kühlschrank und Fernseher. Das ist mit sich. Sei das mal. Warte mal. Şey, biz kimse vermiyoruz. Meistens sagen, in der Gelan, Gummi versin. Wenn du ein Habashi erkennen willst, dann der fängt sofort an. Eins, zwei, erstmal die machen diese Art ihren Mund, so ihre Stimme machen die so fein und die ändern so Mimik vom Gesicht. Und dann tak, tak, Wahhabi, Allah ist ohne Platz, dann kannst du noch was. Möge Allah uns bewahren. Das ist erfahrungsmäßig hier. Heutzutage kannst du eine Person sofort erkennen. Du streichst die Wörter, du weißt genau, aber das ist so. Ja. هذا لا يوجد في كتب الحديث. كان الله ولا مكان. Der sagt, es gibt einen Satz, was diese Leute sagen. Allah subhanahu wa ta'ala war und es gab keinen Platz. Und als Allah subhanahu wa ta'ala den Platz erschaffen hat, dann gab es keinen außer Allah subhanahu wa ta'ala. Dies, was sie erzählen, Ibn Hajar al-Asqalani selber, der sagt, das ist nicht in Hadith-Büchern, das ist kein Hadith. Aber es gibt eine authentische Überlieferung, dass Allah subhanahu wa ta'ala da war und es gab nicht mit Allah subhanahu wa ta'ala. Das stimmt, weil Allah subhanahu wa ta'ala der Schöpfer ist. Und er hat seinen Thron erschaffen und er ist emporgehoben über seinen Thron. Sagen, nein, du kannst das nicht sagen. Doch, Allah subhanahu wa ta'ala hat Zifat al-Fi'l. Das ist eine Tathandlung, Tatattribut von Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, passt auf, ja? Hat Allah subhanahu wa ta'ala immer Adam erschaffen? Oder einmal? Einmal. Und erschafft Allah subhanahu wa ta'ala Menschen oder nicht? Hat Allah immer zu Propheten gesprochen oder als Propheten da waren, hat er zu ihnen gesprochen. Aber Allah spricht, wann er will und wie er will und was er will. Aber dies ist gebunden mit seinem Meschia, mit seinem Wille, wann er will. Und als Allah subhanahu wa ta'ala den Thron erschaffen hat, subhanahu wa ta'ala, hat er sich empor erhoben über seinen Thron, weil Allah subhanahu wa ta'ala das wollte. Aber diese Leute verstehen das nicht. Hey, ma'alish, umushkal. Das mag ich hier. Nasa Allah salam. Ala kulm. Ina. Nächste Frage. Ich weiß nicht. Was ist der Kahn? Ja. Ja, wir wollen auch nicht so viele Fragen. Es gibt noch 4 Minuten, die hier gewählt. Wenn man jetzt diese Hadithe erwähnt, die einen zum Gedenken motivieren soll, kann man dann davon trotzdem ausgehen, also Allah kommt einem näher sozusagen, wenn man ihnen näher kommt. Ohne dass wir die Art und Weise sozusagen hinterfragen. Sowieso, du darfst nicht nach Art und Weise fragen. Ja, aber ich weiß dann, er kommt näher. Ja. Genau. Aber wie kommt er näher? Wie Art und Weise und sowas, sowieso, das brauchen wir nicht zu diskutieren. Weil wir das nicht kennen, weil Allah subhanahu wa ta'ala uns das verborgen hat. Wenn ich jetzt jemanden dazu motivieren will, also dass er Allah ta'alas gedenkt. Ja, natürlich, du sagst ihm, schau mal, wenn du Allah erwähnst und wenn du mit deinem Erwähnen sozusagen näher zu Allah kommen willst, dann sei sicher, Allah kommt auch dir näher. Okay, aber ich muss ihm nicht explizit sagen, aber denke nicht über das Wie nach. Ach nein, das brauchst du nicht. Ich mag keine. Kein vernünftiger Mensch denkt so wie diese Leute. Glaub mir, keiner wird denken, Allah kommt näher, dass wir so mit A'udhu Billah, möge Allah uns bewahren. Ich meine, was diese Leute im Kopf behalten, als ob zwei Leute so da stehen und der kommt näher zu dem anderen. Das überlegt sich so eine Person, der gar nicht Verstand hat. Das braucht keine Beweise eigentlich. Er braucht nur ein bisschen Verstand, möge Allah subhanahu wa ta'ala bewahren. خير إن شاء الله. بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. Und möge Allah سبحانه وتعالى von mir und von euch annehmen. Es gibt noch, denke ich, 3 Minuten. Ich würde hier eine Frage. Bezüglich die Erschaffung, die Allah سبحانه وتعالى als erstes begonnen hat. War das das Wasser zuerst oder der Qalam und der Lauf und Mahfuz? Das ist ein Thema, was sehr umstritten ist, und zwar, was war zuerst die Schöpfung? War erstmal Al-Arsch, nicht im Qalam, war erstmal Al-Arsch oder Schreibfeder? Einige Gelehrten sagen Schreibfeder, einige Gelehrten sagen Al-Arsch. Jetzt, wenn Al-Qalam oder Al-Arsch, was bedeutet das uns? Mir persönlich nichts. Und uns alle? Auch nichts. Dann, warum diskutieren wir? Sagen wir Al-Qalam. Ja, da kommt einer und sagt, nein, Al-Arsch, okay, Al-Arsch. Ja, das hat mich einer gefragt. Und weiß nicht, es gibt diese Diskussion zwischen den Gelehrten. Aber das ist Khilaf, Tara. Nennen die Gelehrten. Weil er meinte, dass alles aus dem Wasser halt erschaffen wurde. Das ist was anderes, als Wasser kam später. Ja, das ist, aber am Anfang gab es entweder Schreibfeder oder Arsch. Was anderes nicht. Und später kamen die anderen Sachen, weil Allah subhanahu wa ta'ala über seinen Thron war, subhanahu wa ta'ala. Der Thron ist das größte Geschöpf, was Allah subhanahu wa ta'ala erschaffen hat. Aber von den Überlieferungen her und so weiter, das war erstmal Schreibfeder, weil Schreibfeder alles geschrieben hat. Unter anderem die Schöpfung von Arsch, wallah. Also wir dürfen nicht uns vorstellen, zum Beispiel, wenn jemand sagt, Allah hat Hand, wir dürfen nicht uns vorstellen, wie das ist. Wir können dir vorstellen, wie das Arsch aussieht und auch nicht. Ja, stell dir vor. Der Arsch ist geschöpft, du kannst dir das vorstellen. Aber Allah kannst du dir nicht vorstellen, aber der Arsch schon. Ja. Aber du wirst nicht schaffen. خير إن شاء الله. سهلان يلا روح هذا صارت 13 و 13